Hallo Jürgen, hallo Dominik. Ich habe eine E-Mail bekommen. Hallo Philipp. Erstmal einen Rant zur Kurzform mit Pauli. Jürgen, die Nase kann doch nicht ohne Gegenlesen was vorlesen. Was glaubst du, was das für Ärger gab, als meine Liebste hörte, dass ich meine literarischen Machtwerke über den Äther geblasen werden, ohne eine zweite Durchsicht externer? Ich habe dem Klugen vertraut. Ich bin nicht entzückt, ich bin enttäuscht. Dann die Regeln so kurz wie möglich formulieren. In A, Kurzform von Ach, muss in Max.10 hinweisen, eine verstorbene, noch nicht in A behandelte Person von allen Zuhörenden erraten werden. Punkt. Jetzt Hinweise. Alles in Klammern ist optional und gehörst da erstmal nicht zu den Hinweisen. Nulltens. Ich wurde am 9.19.1843 in Stockholm geboren und bin am 4.11.1921 eben da verstorben. Önskes Mörrebrö. Lass mich nachschauen. Weißt du, woher ich das Wort Smørrebrød kenne? Und ich Woher? glaube, dass ihr es auch daher kennt. Ist das ein richtiges Wort? Aus dem schwedischen Chef aus der Muppet Show? Ich hätte gedacht, dass es aus Alf ist. Oh, okay. Aber egal. Wie jetzt? Wie war es? Smørrebrød? Wie schreibt man Smørrebrød? Ich glaube, wie man es spricht? Ne, ich glaube, mit DT, Smørrebrød. Gib uns doch mal Hinweis Nummer 1. Nummer 1, 1877 wurde ich als Mitglied in die, und jetzt wird es schwierig, Kungliga Vitterhets Historie och Antiquitets Akademien aufgenommen, bei der ich zuvor schon als Amauenis gearbeitet hatte. 1895 wurde ich Mitglied der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften und 1917 Mitglied der Svenska Akademien. Amoensis ist eine veraltete Bezeichnung für einen Sekretär oder Schreibgehilfen eines Gelehrten. Der Begriff ist lateinischen Ursprungs und kann wörtlich als Handarbeiter oder Handlanger übersetzt werden. Philipp, du hast bei den Namen etwas zögerlich vorgelesen. Hast du, liest du das etwa gerade zum ersten Mal? Nein, aber ich tue mir einfach etwas schwer bei den Namen der in Stockholm üblichen Sprachregionen. Also ich habe jetzt gerade Smørrebrød in die Videosuche eingegeben und tatsächlich taucht hier die Muppet Show auf Platz 1 auf. Ist das nicht so Zwar ein mit Ding, dem dass immer Smørrebrød, Smørrebrød, Rømpømpøm oder ähnliches sagt? Rømpømpløp. Rømpømpløp. Plausibel. Und es scheint im Deutschen der dänische Koch zu sein, im Ja, Original aber ist der der Swedish schwedische Chef. Chief. Ja. Ja, Chef eigentlich. Warum steht da Chief? Da steht Chief. Da hat wieder einer geschlampt. Okay, Hinweis Nummer 2. 1903 veröffentlichte ich in Deutschland ein Buch mit dem Titel Die Methode. Es sollte eine der wichtigsten Schriften meiner Zeit werden. Die Methode klingt nach einem eiskalten Thriller. Ich finde auch, ne? So Von John John Grisham. Grisham. Ja, Die Methode. John Grisham. Oh Mann. Ich mag John Grisham-Romane gar nicht so gerne. Das ist irgendwie auch durch. Ich glaube, der hat auch genügend Geld gemacht. Ich glaube auch. Es ist nicht John Grisham, oder? Ich Es glaube, der ist lebt auch John. noch. Nein. Oh. Der 1843 in Stockholm geboren ist und schon längst gestorben ist. Nummer 3. Ein Fußweg am Nordufer der zu Stockholm gehörenden Insel Södermalm ist nach mir benannt. Dieser ist bekannt für seine weite Aussicht über die Stadt. Stockholm, wäre ich auch gern jetzt. So. Ist der nicht ganz schön kalt? Egal. Müsste ich mir keine so dummen Rants gefallen lassen. Das war gemein. Ah. Das nehme ich zurück. Müsste ich mir keine so schwierigen Rätsel gefallen lassen, wollte ich sie nämlich eigentlich sagen. Vielleicht wird es leichter mit Nummer 4 zur Methode. Die sogenannte typologische Methode ist noch immer ein Hauptwerkzeug in meiner Disziplin. Sie basiert auf der Annahme einer mehr oder minder kontinuierlichen Entwicklung einer Form aus einer vorhergehenden, in der Regel aus einer einfacheren Gestaltung, die verbessert oder modifiziert wird. Hier prägte ich auch die Definition des geschlossenen Fundes für den Fundzusammenhang eines gleichzeitig niedergelegten und ungestörten Befundes. Die zu untersuchenden Funde stammen unter anderem aus der Latènezeit oder der Hallstattzeit. Ich möchte an der Stelle mal den Tatortreiniger zitieren. Was? Schade, dass diese Serie zu Ende gegangen ist in der Form. Aber lieber auf dem Höhe der Zeit aufhören, als irgendwie in der Bedeutungslosigkeit. Ich habe irgendwie vor 2 Wochen erst erfahren, dass das bis zu einer 6. Staffel ging. Oder nee, 5. Mhm. 5 Staffeln. 6 Staffeln? Ja. 5? Weiß ich gar nicht. Ich habe es auf jeden Fall jetzt irgendwie durchgeguckt in einem Rutsch. Hui. Ich hab damals irgendwie nach 2 Staffeln dachte ich, da kommt nichts mehr. Ja. Ich weiß gar nicht, warum. Aber ich finde es toll, weil die einerseits so für sich allein stehen und andererseits so tolle, skurrile Figuren und das Ganze aber in diesem kleinen, ja, es ist halt so ein Kammerspiel-Ding, genau. Irgendwie, das ist echt, das kann man so gut weggucken. Du, ich befürchte, wir wiederholen uns gerade, das haben wir bestimmt schon mal erzählt. Nee. Aber noch nicht erzählt habe ich Hinweis Nummer 5. Eine Aufgabe für StudentInnen meines Fachs könnte lauten, ordnen Sie die Fibeln in einer Entwicklungsreihe. Dabei können unterschiedliche Aspekte von Bedeutung sein. Denn, Sie wissen natürlich, vormals funktionale Aspekte können zu reiner Zier werden. Sogenannte typologische Rudiment, Technik, Funktion und Verzierung entwickeln sich weiter. Als Hinweis, Fibeln sind metallene Gewandspangen. Bestehend aus einer Nadel, einer Spirale zur Erzeugung von Spannung, einem Bogen, der häufig verziert sein kann, und einem Fuß, in dem die Nadel geschlossen wird. Du hast zwar jetzt das Wort Spannung vorgelesen, aber ich finde das gar nicht spannend. Also ich glaube, wenn das nicht noch eine entscheidende Wendung nimmt, ist das, glaube ich, die Person, die man also wirklich nicht mal annähernd davon gehört hat. Jetzt lehnt sich aber ganz schön aus dem Fenster. Ich bin sehr gespannt, ob das noch eine entsprechende Wendung nimmt oder ob... In wie vielten Stock bist du gerade, wegen dem aus dem Fenster lehnen? Ich tue mich in extreme Fensterlage im Astrid Lindgren. Ich glaube, mit den Jahreszahlen wird es langsam... Harry Weinfort. Richtig, weil Hinweis 6 ist, irgendwie mit Slim Fast habe ich viele Kilo verloren. Also ich glaube, wir können das ein wenig beschleunigen, ja? Mach doch mal den nächsten Hinweis. Gerne. Also ich müsste dich mal annähern. Sechstens, eine Stiftung mit meinem Namen hat unter anderem folgende Ziele. Die Förderung der Weiterentwicklung, den Austausch von Informationen und die Förderung ordentlicher, ethischer und wissenschaftlicher Standards in der Archäologie. Mhm. Indiana Jones. Tatsächlich wollte ich das aussagen. Das hatten wir aber schon. Zusammengerissen. würde sagen, nächster Hinweis. Hätte ich Age of Empires mitentwickelt, gäbe es mindestens 12 Entwicklungsstufen. Nächster Hinweis. Also hier kommt jetzt auch eine totale Beschreibung der verschiedensten Entwicklungsstufen. Das ist sehr viel. Ich finde es auch tatsächlich interessant. Es ist allerdings in Klammern und lasse ich an der Form jetzt mal weg. Achtens. Ich und meine Frau, die Feministin Akta, sind in einem Dolmengrab begraben. Eine Art Grab, die in der nordischen Bronzezeit in Schweden üblich war. Und zwar in Norra, und jetzt wird schwierig, Begravningsplatsen in Solna, Schweden. Für mich klingt es ein bisschen nach Begräbnisplatz. Ich vermute, das heißt es, bin mir aber nicht sicher. Ein Dolmen aus Kornisch, Tolmen, passiert, Steinisch, wenn man den zum ersten Mal liest, ist ein in der Regel aus großen, unbehauenen oder behauenen Steinblöcken errichtetes Megalithbautwerk, das meist als Grabstätte diente. Es besteht aus 3 oder mehr aufrecht stehenden Tragsteinen, auf denen eine oder mehrere Deckplatten ruhen. Hinweis 9. Hinweis schon zu Ende. Hinweis Nummer 9. Da würde ich jetzt gerne auf unseren Kollegen zurückgreifen, den wir schon mal zu Gast hatten. Ich habe einen Namensvetter, der Gitarrist der Band Sabaton war. Und das war schon der letzte Hinweis, weil hat ihr mit der 0 angefangen? Habt ihr eine Ahnung? Hm. Oder eine Spekulation, in welche Richtung es geht? Aber die behalte ich für mich. Na gut, dann löse ich hiermit auf. Ich bin Gustav Oskar Augustin Montelius. Vielen Dank. Und wie ihr hier schreibt, beste Grüße aus Würzburg. Macht weiter, außer Jürgen. Habt Spaß, außer Jürgen. Und bleibt gesund, auch Jürgen. Daniel, du, keine Pauli. Sorge, ich hatte die letzten 10 Minuten nicht wahnsinnig viel Spaß. Von daher, alles gut. Vielen Sind wir Dank. Dann mit. Aber darf ich noch eine letzte ketzerische Frage stellen? Gerne. Den kennt doch wirklich niemand außerhalb des Fachgebiets, oder? Weil ich meine, bisher haben wir wenigstens Leute gehabt, die dann auf dem Geldschein waren oder die man kennen sollte. Aber das ist doch jetzt wirklich jemand, den man nur kennen kann, wenn man quasi in dieser Richtung unterwegs ist. Vielleicht? Ja, also kanntest du den? Tatsächlich nein. Und hast du das Gefühl, dass man den kennen sollte? Da tue ich mir immer sehr, sehr schwer. Weil auch bei ganz vielen, also du wirst mir sehr viele berühmte Sportler erklären können und ich würde sagen, wer? Mhm. Und aber die Masse der Leute wird mir sagen, ja klar, den muss man doch kennen. Der hat damals 73 im Schwergewicht gewonnen. Die und die Meisterschaft. Und ich denke, ach ja, ist halt so außerhalb meines Kosmos. Wie er mir halt immer noch den Max Schmeling nachträgt, ne? Oh, ich wollte jetzt wirklich gar nicht auf irgendjemanden Konkreten raus oder irgendwas, sondern, aber genau das, also so eine konkrete Person in Sachen Sport, da bin ich in der Regel raus. Und von daher, man könnte es jetzt positiv sehen, es ist ja schön, wenn jemand aus einem, ich sag mal, so einem Nischen- oder Nerd-Themengebiet gepusht wird, vielleicht kennen wir ihn aber auch wirklich nicht und müssten ihn eigentlich viel mehr kennen. Oder aber ist es halt so ein Liebhaberding von jemand, der in dem Gebiet unterwegs ist und das einfach liebt. Was ich ja auch schön finde. Das lassen wir mal so stehen. Ja. Ich werde mich jetzt ordentlich betrinken und ich wünsche euch eine gute Nacht. Vielen Dank, Daniel, für die Ausarbeitung. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.